ARD. Achtung, Achtung. Jetzt. Ich kann ohne Hörspiel nicht leben. Das ist eben einfach meine Welt. 100 aus 100. Die Hörspiel-Collection mit Nora Gomringer und Jörg Albrecht. Wir dürfen so schöne Dinge tun, wie uns durch 100 Hörspiele hören, 100 Jahre Hörspielgeschichte aus den großen Archiven der ARD und vom DLF. Sitze ich hier, Nora Gomringer mit Jörg Albrecht. Und sag mir doch, was hast du heute mitgebracht? Ich habe eine Produktion vom Sender Freies Berlin mitgebracht von 1977. Es heißt Die Vernichtung der Dörfer. Und ist ein Text von Walter Aue. Und ja, worum geht es? Letztlich um dieses ja sehr schwierige Thema der Flucht und Vertreibung zu Ende des Zweiten Weltkrieges. Autobiografisch, genau. Von hier in diesem Fall aus dem Gebiet ja der späteren Tschechoslowakei nach Bayern. Also das ist eigentlich die Geschichte. Ein Dorf wird sozusagen vertrieben oder eben vernichtet, weil es vertrieben wird. Das heißt, die BewohnerInnen werden verbracht in eine andere Gegend und dort auch aufgesplittet auf verschiedene Dörfer. Wir erfahren aber, dass es auch noch um ein anderes Dorf geht, nämlich das Dorf in Bayern, in dem der Erzähler groß geworden ist und das auch langsam stirbt, weil Menschen eben wegziehen. Und es beginnt eigentlich damit, dass wir zwei alten Frauen dabei zusehen, wie sie beten und verschiedene Dinge in einem Raum tun. Also wir hören das natürlich, aber wir sehen es nahezu vor uns. Und das sind eben die beiden Tanten oder zwei Tanten des Erzählers. Das alles wird sehr akribisch am Anfang beschrieben und dann geht es eben später um diesen Prozess von Flucht und Vertreibung. Diese Vernichtung der Dörfer, die auch titelgebend sind, die passiert auch in der Sprache. Also die Dörfer werden umbenannt und dann passiert eben das, was ich gerade schon ein bisschen umrissen habe. Ich fand es auch sehr gut eingefangen, die Stimmen der Leute. Und es sind wirklich dokumentarische Stimmen, also nicht nachgesprochen, genau, so sondern direkt den Leuten vom Mund abgelauscht. Die dann eben auch sagen, ja, also die Sudetendeutschen, die kamen, die waren schon ganz gut, die waren auch fleißig und so, aber auch große Kritik dran und überhaupt dieses, man weiß ja nicht, wer da kommt und mit wem man dann zusammenleben muss. Und ja, so sind viele dieser Dörfer auch natürlich immer schon dann wiederum dreimal geteilt worden, weil man dann das Gefühl hatte, ach ja, da drüben leben die ganzen Neusiedler. Hier geht es ja um Menschen, die in der Landwirtschaft sind, also um Bauern, die dann aber auch ihr Eigentum verlieren und ja auch nicht nur entrechtet werden dann in diesem Prozess der Vertreibung, sondern ja auch einen Statusverlust hinter sich bringen. Ne? Also es ist schon sehr komplex. Es geht ja auch darum, kann man das noch in Sprache fassen oder nicht, was da passiert. Und zwar beide Prozesse. Das alte Dorf sozusagen, das vertrieben wird, aber auch das neue Dorf, was jetzt ein altes ist und auch stirbt. Ich fand es ganz guten Trick von der Inszenierung, dass der Erzähler, der eine älter gefärbte Stimme ist, irgendwann noch ein jüngeres Pendant bekommt. Mhm. Das hat mir eigentlich geholfen, da irgendwie durchzukommen. Und zwar nicht, weil ich es jetzt hätte sortieren müssen, aber ich finde, es geht schon auch darum, dass die Texte versuchen, etwas zu ordnen und aber auch immer ein bisschen zu verwischen. Also auch Vergleiche zu ziehen zwischen diesen beiden Prozessen, in denen die Dörfer sind. Und was mir eigentlich gut gefallen hat, also wirklich gut gefallen hat, ist die Zeit, die das Stück sich nimmt. Also es finde ich ein ungewöhnlich langsames Stück oder eine stille Arbeit auch im Vergleich zu vielen, die wir im Podcast haben. Das werden alle hören, die es sich anhören, dass es sich viel Zeit nimmt. Es geht auch manchmal darum, dass die Zeit stockt. Also es werden ja auch verschiedene Zeiten miteinander, zueinander in Beziehung gesetzt und das tut das Stück, aber auch es praktiziert quasi auch die Zeit auf eine andere Weise. Und das fand ich, muss ich sagen, ganz wohltuend, weil ja, eigentlich das, was das Stück nämlich aufbringt, dieses Chaos und die Unruhe durch die Flucht, dieses nirgends sesshaft werden, nirgends Ruhe haben, heißt es an einer Stelle auch, das macht es gerade nicht, sondern es geht mit so einer ganz großen Ruhe daran. Ein großes Lob für die Regie von Robert Matejka. Ton ab. Wir bringen ein Hörspiel von Walter Aue, Die Vernichtung der Dörfer. Alles zugleich, hören und sehen. Wie die zwei alten Frauen an dem Küchentisch sitzen und beten. Jede für sich mit leisen, wispernden Stimmen. Eine unentwegte Wortkolonne, die als schwarzer Streifen die Wand des Zimmers emporläuft. Ich höre den gleichmäßigen Uhrenschlag. Sehe die Gewichte der Uhr, die an einer dünnen Kette hängen. Silberne Tannenzapfen. Sehe den goldenen Perpendikel. Eine kleine eingebeulte Scheibe, auf die ich als Junge mein Gewehr abfeuerte. Unter der Uhr der kleine weiße Ofen. Daneben der Abwaschschrank. Ein großes braunes Radio darauf. Ein erstarrter, abgestandener, muffig gewordener Würfel, in dem die Weltgeschichte erstickte. Unterhalb des Fensters das zurückgeschlagene, blau-weiß karierte Bett, vor dem die alte Frau sitzt und betet. Zwei, drei abgegriffene Gebetshefte vor sich, gefüllt mit heiligen Bildern. Darunter das Andachtsbüchlein zu Ehren des heiligen Judas Thaddäus und das Heft der wertvollen Aufopferungen und Gebete der Mitglieder des Sühnekreuzzuges. Wenn die Zeit stockt, wie jetzt. Die alte Frau bekreuzigt sich mehrere Male und schlägt sich mit der kleinen weißen Faust an die Brust. Danach küsst sie das aufgeschlagene Heiligenbild mit spitzen Lippen. Die Möbel sind in helles Sonnenlicht getaucht, das durch das Fenster dringt. Das Licht besteht aus winzigen gelben Nadeln. Die Wiesen sind mit einer dünnen Schneeschicht bedeckt. Daheim zu sein wie jetzt. Der alten Frau sitzt ihre Schwester gegenüber, die nur wenige Jahre jünger ist als sie. Betend und flüsternd auch sie. Ein Andachtsheft mit Fürbitten in dringenden Zeitanliegen unseres Vaterlandes. Ein zweites Heft um Einheit in Christus. An den aufgebrochenen Rändern der Felder sammeln sich Tauben und Stare. Über den Dächern des Dorfes lagern dünne hellgraue Rauchsäulen. Die Haut zwischen den Fingerknöcheln der beiden alten Frauen ist rosafarbig. Nach den Gebeten schieben sie die verschiedenen Broschüren wieder in die durchsichtige Passfolie und verstecken sie unter den Kissen des Bettes. Über dem Bett hängt ein ovales Herz-Jesu-Bild, mit Muscheln und Schneckenhäusern verziert. Der gelockte Jesus hat ein großes, strahlendes Herz in der Hand. Auf den Fensterbrettern stehen Vasen mit frischen Palmkätzchen. Auf dem einen wohlgeordnet erstapelte Tageszeitung. Das Telefon, manchmal mit einem weißen Tuch verdeckt. Auf der Glasvitrine der viel zu große Fernsehapparat. In der Vitrine Margeriten und Schneeglöckchen aus Plastik. Schwarzwälderpuppen, vergoldete Mokkatassen, Miniaturkirchen von Wallfahrtsorten, silbern und golden. Ein Schmuckkästchen mit Muscheln verziert. Über dem Fernsehapparat hängt der farbige Druck eines Marienbildes, Maria, die das nackte Jesuskind an ihre Brust drückt. Diese kreatürliche Traurigkeit. Der Luftraum des Zimmers mit Licht gefüllt. Der kleine, gesicherte Erdkreis. Eine leicht zerbrechliche Glasglocke darüber, tagelang, jahrelang, ein Leben lang. Reglos zusammengekauert der Mensch in seiner Behausung. Mit den Händen tappend, mit den Füßen stampfend, blind fast und taub fast. Wenn der Schnee fällt wie jetzt. Weiß die Gesichter wie aus weißer Gaze, der Mund eine schmale Öffnung. Die jüngere der beiden alten Schwestern sitzt vor dem Küchenschrank. Durch die Schmuckfenster des Schrankes erkenne ich Teller und Tassen, Wallfahrtskerzen, heiligen Figuren und kleine mit Edelweiß geschmückte Bierkrüge. Dazwischen Ansichtskarten der entfernten Familienangehörigen. Auf dem oberen Sims des Schrankes hat man farbige Plastikblumen gestellt. In ihrer Mitte eine Figurengruppe aus Metall. Maria mit ihrem Kind, umringt von zwei Engeln. Ich sehe die starren Finger der alten Frauen. Bläulich gesprungene Adern. Wundersüchtige Fingerspitzen, die über die Heiligen tasten. Die Bauern eggen ihre Felder und säen Weizen und Gerste. Auf der Schneedecke zeigen sich diagonale Rostspuren. Die kleinen Schneeflocken. Die der Wind für Sekunden in einer steilen Fontäne über den Wald wirbelt. Wie eine riesenhafte Staubfahne, die sich über die Wipfel der Bäume bewegt. Die Sonne. Dann wieder die Sonne in unregelmäßigen Stößen. Dieser kurze, blendende Schmerz vor den Augen. Eine geräuschlose Verfärbung des Nachmittags. Gelb in der Dunkelheit des Zimmers. Die ältere der beiden Frauen hat den Morgenmantel meiner verstorbenen Mutter an. Schwarz mit braunen und blauen Blumendolden. Die jüngere Schwester von ihr, beide Schwestern meiner Mutter, hat eine bunte Schürze, eine Wollweste und einen blauen Pullover an. Beide haben weißes, dünnes Haar, das straff nach hinten gekämmt, zu winzigen Knoten oder Rollen zusammengerollt und mit langen Haarnadeln befestigt ist. Ihre Gesichter sind klein und rund, zwei durchsichtige, lichtgeäderte Frauengesichter mit zahllosen Falten quer über die Stirnwand, um Mund und Augen. Ein undurchdringlicher Hohlraum im Innern. Dort, wo sich der weiße Haarflaum über die Schläfen zieht. Bei beiden die Geschwisterähnlichkeit, die Verhärtungen, die zusammengepressten Lippen. Dieses gegenseitige Fremdwerden, ich kenne es. Vor Jahren war das Haus noch gefüllt. Dort saß meine Mutter, die jüngste der Schwestern, klein und dünn, mit dunklem, glattem Haar. Dort saß mein Großvater, ein 89-jähriger Landwirt ohne Land, groß und hager mit langen Schaftstiefeln. Dort saßen seine Enkel, sein Urenkel, sein Schwiegersohn, der verunglückte Mann der älteren Schwester. Inzwischen sind der Großvater und meine Mutter gestorben, auch der Mann ihrer älteren Schwester. Enkel und Urenkel haben das Dorf verlassen. Zurück blieben die zwei letzten Schwestern, allein, ohne Männer und Kinder, der Rest einer großen Familie. Der Rest eines ganzen Dorfes, das 1945 von Meereschlesien nach Deutschland ausgesiedelt wurde. Der ganze Sauerhof war damals, ne, lauter fremde Gesichter, die ich noch nicht gesehen gehabt habe. Ne? Polen, von Bommern, von Ostpreußen, Westpreußen, zu Dedengau, ne? Sogar aus Ungarn sind welche gekommen, ne? Also wenigstens aus Rumänien, frühere Ungarndeutsche. Der neue Tag ist ein Tag wie jeder andere. Nichts regt sich. Ein Raum der Geborgenheit, der wohlgeordneten Verhältnisse. Nicht mehr vorhanden sein wollen. Herkunftslos, zukunftslos. Und wie sie mir freundlich das Essen bereiten. Und wie sie lächeln. Mit zusammengepressten Lippen. Ein Geschwisterlächeln, das eine wie das andere. Die beiden Fenster des Zimmers sind klein und mit bunt bedruckten Vorhängen verziert, die sie am Abend mit Wäscheklammern zusammenheften, damit kein Fremder in das beleuchtete Zimmer sieht. Blickt man durch das eine Fenster, so sieht man über die wintergebleichten Wiesen zum Fichtenwald. Ein schwarzer grüner Kamm, der sich bis an die Häuser des Dorfes zieht. Blickt man durch das zweite Fenster, sieht man die schmale Dorfstraße entlang, die sich in großen Schleifen bis zu dem mittleren und unteren Dorfteil schlängelt. Dahinter die Fichtenkämme, einer hinter dem anderen. Bewaldete Hügel, Wasserläufe und Seen dazwischen. Das Aufsteigen der längst verloren geglaubten Bilder. Überlebensgroße Bilder. Gegrüßet seist du, Maria, von ihren Lippen, leise lispelnd. Wie sie mir gegenüber sitzen, während ich diese Zeilen schreibe. Was für ein kurzer Augenblick. Hier zu leben. Allein zu leben wie diese Frauen. Sie haben ihre Hände gefaltet und beten. Sie beten leise und flüsternd. Sie verneigen sich. Sie schlagen ihre kleinen, bleichen Fäuste an ihre Brust. Sie berühren mit ihren Lippen die bunten Heiligenbilder. Manchmal haben sie ihre Augen geschlossen. Wie jetzt. Betend und schlafend ohne abrupten Wechsel. Beides Erholung und Beruhigung. Man braucht nur die Augen zu öffnen. Die leise, atmende Welt des Zimmers. Die Augen immer auf das Allernächste gerichtet. Zurückdenken an die vergangene Zeit. Warten, nachdenken, träumen. Alles nimmt seinen Lauf. Die Ackerflächen sind dunkel geeckt und frisch mit Gerste oder Weizen besät. Die Trecker der Bauern kreisen auf ihren Feldern. Vor dem Nachbargehöft hat man ein Laubfeuer angezündet. Weißer Rauch treibt langsam über das Dorf. Im Hausflur schaltet sich der Motor des Kühlschrankes ein. Vor der älteren der beiden Schwestern liegt das Andachtsheft mit den Fürbitten in dringenden Zeitanliegen unseres Vaterlandes. Es sind die ersten Stunden, in denen ich zu Hause bin. Das kleine Zimmer wird von zwei Öfen geheizt. Der eine für Brennholz, für Briketts, die man in einem Gurkeneimer aus dem ehemaligen Stall holt. Der andere ein elektrischer, emaillierter Kochherd. So beginnt der Tag. Niemand wird uns aufhalten können. Die Holzscheite müssen in Späne geschnitten werden. Daneben steht eine Tasche mit gesammelten, trockenen Fichtenzapfen, von denen man eine Handvoll auf das Feuer wirft. Ein anderer muss das Wasser aus dem Keller holen, die Steintreppen hinab bis zu dem Brunnen. Man muss sich niederknien und die leeren Eimer durch das stehende Wasser ziehen. Daran bin ich gewöhnt. Wir sitzen wortlos um den Küchentisch. Auf der Tischdecke liegen die farbigen Plastiksets zum Abendessen. Die Luft des Zimmers ist überhitzt und trocken. Manchmal öffne ich heimlich die Tür oder ein Fenster, nur einen Spalt breit. Aber die zwei Frauen beginnen sofort zu frieren. Der Rauch über den Häusern ist weg. Die Treckerfurchen auf den Feldern haben sich mit frischem Schnee gefüllt. Das letzte Sonnenlicht erreicht den Fernsehapparat. Zwischen den zwei Antennen leuchtet rot Maria mit ihrem nackten Jesukind. Mittags ging ich durch den verschneiten Wald, wo vor einiger Zeit noch die Sonne schien. Von den Wipfeln der Fichten schrien die Vögel. Plötzlich die Stille. Die dichteste Stille im Ohr. Wie belanglos dieser Tag begann. Wie ich über das Moos schritt, die dünnen bleichen Gräser, die ich mit der Hand streifte. Ein traumhaftes Hindurchgehen. Die halbvergessenen Gerüche, wie ich sie wahrnahm. Für Sekundenlänge, im entlegensten Teil des Waldes. Trockenes Harz, das ich vor den Rinden der Tannen kratzte und in die Tasche steckte. Gläserne, glitzernde Tropfen. Niemand hat mich gesehen. Niemand hat mich zurückgehalten. Ich gehe die Dorfstraße entlang bis vor die ersten Häuser des Nachbardorfes. Sobald mich die Hunde gewittert haben und zu kläffen beginnen, kehre ich um. Manchmal begegne ich einem Bauern, der mich begrüßt, der nach meiner Frau, nach meinem Wohnort und nach meinem Verdienst fragt. Es ist über 30 Jahre her, seit sie uns in dieses Dorf brachten, auf einem Lastwagen hockend, zwischen Kisten, Koffern und Betten. Und dass ich mich an ihre feindlichen Blicke erinnere, an ihre damaligen Worte, Flüchtlinge, Vertriebene, Aussiedler, Zigeunerpack. Es ist lange her. Inzwischen sind dieselben Bauern alt und klein geworden, weißhaarig und krumm. Und wie sie spöttisch auf meine städtischen Schuhe und Hosen blicken, während ihre Enkel auf den grünen Treckern sitzen und pausenlos um das Feld kreisen. Die Pferde und Kühe sind verkauft, die Scheunen verrottet. Nachwuchs ist keiner da und die Bauern, die da sind, die treiben sie in der Stadt, ne? Die wollen immer auf dem Land bleiben. Bei uns ist es ja so, ne, dass wir haben ja so viele Bauernjunge in der Umgegend auch, ne, als Heiratskandidaten. Aber wer will in eine Landwirtschaft rein heiraten? Kein Mensch. Die Dörfer bestehen aus 20 oder 30 Einzelhäusern. Kleine und mittlere Gehöfte. Die Wohnblöcke aus weiß gekalktem Mauerwerk. Die Scheunen aus braunen Brettern. Darunter die Ställe für Hühner und Schweine. Einige der Bauerngehöfte stehen inzwischen leer. Die Dächer zerfallen. Die Fenster zersplittert. Andere wieder hat man in kleine Fabriken umgebaut und mit elektrischen Webstühlen gefüllt. Früher hat es Handweber gegeben, ne? Das war ja armer Verdienst, ne? Haben ja nicht viel verdient, die Handweber. Aber jetzt haben sie ja, gibt's keine Handweber mehr. Lauter. Wer noch ein wenig hat Webstil elektrisch, ne? Mechanischer Stil, ja. Was sind auch nicht mehr viel da. Ich beobachte Krähenpaare, wie sie gegen den Wind segeln. Man verliert das Geräusch seiner Schritte, das Gewicht seines Körpers. Die Füße sinken lautlos in den weichen Waldboden. Plötzlich stehe ich auf einer Schonung, auf einer kahlgeschlagenen Waldfläche, aus der noch die Wurzeln der abgesägten Bäume herausragen. Dazwischen zweijährige Setzlinge in Abständen von 2 Metern. Der Boden ist weich und federnd vor den vielen Schichten alter Tannennadeln. Die abgeschälte, vertrocknete und zusammengerollte Baumrinde zerbricht in viele winzige Teile. Ich denke, jetzt steht das Bild still, dort, wo ich hinblicke. Ich denke, wie alt diese Wälder geworden sind. Drüben der Hang mit seinen Abgründen, mit Kiefern, Tannen, Fichten und Lärchen. Ich sitze in der Sonnenfläche einer kleinen Schonung auf einem der warmen Wurzelstöcke. Es ist still. Die Trecker sind verstummt. Von Zeit zu Zeit flattern kleine graue Vögel zwischen den Ästen auf. Ich höre eine Baumsäge. Ich höre das Glockengeläut der umliegenden Dörfer. Das Krähen der Hähne. Die geeckten Felder trocknen nach Stunden, verfärben sich in der Sonne. Alles nimmt seinen Lauf. Zurück bleiben leere Bierflaschen, Mützen und Jacken, die die Bauern am Waldrand vergaßen. Ein Bilderbuchbild am Nachmittag. Die 2 alten Frauen bereiten das Abendessen. Auf dem Tisch liegt noch das Andachtsbüchlein zu Ehren des heiligen Judas Thaddäus. Daneben das Psalmbüchlein auf den Namen des glorwürdigen heiligen Paters Josef. Eine geistige Arznei in vielen schweren Anliegen des Lebens und der Seele mit größtem Nutzen zu gebrauchen. So der Titel der ersten Seite. Um 18.30 Uhr wird der große Fernseher eingeschaltet. Die beiden Frauen sehen die Filme nach der ablaufenden Reihenfolge des Programms. Nach 3 oder 4 Stunden müssen sich die Handlungen und ihre Personen in ein unentwirrbares Knäuel verflochten haben. Aber das stört sie nicht. Die meisten Wechsel verschlafen sie leise vor sich hin lächelnd mit nickenden Köpfen. Am späten Abend beginnen sie mit den letzten Gebeten. Die Heimwehtage sind vorbei. Ein Stillstand der Zeit. Wie jetzt. Das Dorf, aus dem wir in dieses Dorf kamen, hatte etwa 360 Einwohner. Der Hof meines Großvaters war etwa 5 bis 10 Hektar groß. Mein Großvater hatte 7 Töchter. Davon leben nur noch 3. Anna und Amalie, die in diesem Haus wohnen, und Bertha, die in Wien verheiratet ist. Großvater diente in Olmütz bei der Kavallerie. Amalie sagt, damals hatte er rote Hosen an. Dabei zu sein wie jetzt, in diesen Erinnerungsgeschichten der letzten Alten einer großen Familie. Ein stiller Ort, worin sich die Tage widerspiegeln. Warten, träumen und nachdenken. Im Hausflur hängt die Birkenscheibe einer Wallfahrtskirche aus Clausthal-Zellerfeld. Einige Schritte weiter ein Holzherz mit dem eingebrannten Spruch: Streut Blumen der Liebe bei Lebenszeit. Im ehemaligen Zimmer meines Sohnes entdecke ich die zurückgelassenen Gegenstände meiner verstorbenen Mutter. Kleidungsstücke, säuberlich gestapelte Wäsche, Fotografien, ein Notizbuch mit den verschiedenen Adressen ihrer Söhne und Enkel. Auf einem Kissen lese ich die gestickte Schrift: Heimat, dein gedenke ich immer. Naja, und die fragten mich alle, na wann dürfen wir ungefähr wieder nach Hause? Aber ich sage, überhaupt nicht. Ihr kommt nie mehr heim. Was geht hier zu Ende? Der Rest einer großen Familie, der Rest eines ganzen Dorfes. Am 2. Abend meines Besuches beginne ich, einen Plan unseres alten Dorfes zu zeichnen. Aus Langeweile, aus Überdruss. Und weil ich es nicht mehr mit ansehen konnte, diese stundenlangen Gebete, schlafend und wachend. Ich fange mit der Straße an, eine Doppellinie in großen Bögen. Daneben der Fluss und die Brücken. Und am Ende des Dorfes das Ordensschloss. Das geht mir schnell und leicht von der Hand. Und dann? Die kleinen Quadrate der Häuser beiderseits der Straße. Hier ist die Post. Und hier wurde Ludwig. Hier wohnte Alfred Hoke. Ein Bauer. Der nächste ist Gustav Galle. Ein Rentner. Dann kommt Josef Barnert, ein Sattler und Bauer. Daneben das Gemischtwarengeschäft seiner Tochter. Das nächste Quadrat ist unser Haus. Der Hof von Johann Aue. Meinem Großvater. Dann folgt Paul Nölscher, ein Landwirt wie er. Ehrestod, sie lebt noch. Dann folgt Willi Hellmann, ein Schieferdecker. Ja, der lebt auch noch. Lebt er gut, ja? Der lebt noch. Das geht noch. Dann Rudolf Arndt, ein Tischler. Der ist auch tot. Dann Otto Reimann, ein Sattler. Der lebt noch, da ist ein bei Würzburg. Bei Würzburg. Dann Richard Bayer, ein Bauer. Er lebt noch, sie ist tot. Dann Johann Nölscher. Mechaniker und Bürgermeister des Dorfes. Der Johann Leischer ist auch tot. Dann Vinzenz Larisch, ein Rentner. Der ist auch tot. Dann Franz Kastner, ein Straßenwärter. Der lebt noch. Dann Robert Schenk. Ein Lehrer. Der Schenklehrer ist tot. Dann Adolf Schwarzer, ein Eierhändler. Und Tischler. Die leben beide nicht mehr. Görlich, der Bäcker. Auch tot. Dann kommt Franz Matzner, die Gastwirtschaft und ein Lebensmittelladen. Er ist tot und sie lebt ja. Dann Josef Müller, ein Rentner. Sie? Nein, die sind alle beide hier. Alle beide. Dann Alois Ehrlich, eine zweite Gastwirtschaft. Dann Julius Werner, ein Briefträger und Schuster. Dann Lenz. Der Verwalter vom Schloss. Der alte Herr ist auch tot. Dann Josef Gebur. Ein Schreiner. Dann Alois Werner, ein Schuhmacher. Dann Josef Mindner. Ein Schmied. Aber die Alte sind alle weg. Alle weg. Schräg gegenüber Adolf Ehrlich und Julius Kross, Arbeiter und Rentner. Und du, die Bauergosse. Der Bauergosse wusste, kann niemand mehr. Sand ist weg, Pfeilhunter weg, Nietzsche, Reimann Nietzsche ist weg, Krauser Nietzsche ist weg, Miller Fernand, Miller Alois, Miller Johann, Peschkernd, Keilig Koller. Und weit unten am Fluss in Richtung des Schindergrabens und des Schwarzen Bergs, Alois Ehrlich, ein großer Bauernhof. Die zwei alten Frauen sind lebendig geworden. Sie helfen mir beim Suchen der Namen, beim Einzeichnen der Gebäude, der Stallungen, der Gärten und Felder. Plötzlich ist das Zimmer mit Personen und Namen gefüllt. Es wird zum Treffpunkt eines ganzen Dorfes. Die Geschichten haben keinen Anfang und kein Ende. Sich zurückerinnern. Immer wieder sich zurückerinnern an die damalige Zeit. Dort war der Fluss. Dort waren der Weg, das Haus und das Zimmer. Und dies waren die Frauen und Kinder und dies die Väter und Großväter. Die Larisch-Mume, die Henschker-Mume, die Langer-Mume, der Larisch-Vetter, der Arndter-Vetter, der Nölscher-Vetter, der Galle-Vetter und der Schwarzer-Vetter. Und plötzlich höre ich ihren alten Dialekt wieder, den ich nicht mehr verstehe. Sie erzählen von der Mörserlehne, von der Eichwaldkapelle, vom Kretschamberg, vom Schwarzenberg und Rotenberg. Vom Erbla und vom Streifen, von der Pestwiese und von den Ziegelsträuchern, vom Venustempel und der Scheibe. Man wischt Staub fort. Licht in das Dunkel bringen. Erzählen. Nicht aufhören zu erzählen. Und dann, früher oder später, doch einhalten. Einhalten müssen, weil es nicht mehr weitergeht. Ihre Gesichter sind vor Aufregung gerötet. Die beiden alten Frauen lachen und kichern. Das ist das Glück. Das Dorf lag in einer langgestreckten Talschleife, Felder und bewaldete Hügel auf beiden Seiten. In ihrer Mitte die schmale Schotterstraße, die sich in großen sanften Bögen durch das Tal schlängelte. Auf beiden Seiten die Häuser, Gehöfte und Obstgärten. Dazwischen der Fluss. Darüber zwei Brücken, eine schmale hölzerne für die Fußgänger, die zum Kretscham, zum Wirtshaus wollten, die zweite aus Beton, die Schafbrücke, in der Nähe der Post und der Mühle, wo die drei nebeneinander liegenden Dörfer mit ihren Enden zusammenstießen. Meidelberg, Zottich und Seitendorf. Diese unseligen Enden der Welt. Eine Straße, die nach drei Seiten auseinanderklappte, dieses kurze, flüchtige Aufblättern der Landkarte. Die neuen Namen der Dörfer, die die Alten vernichteten. Die fremdartige Sprache. Meidelberg hieß Givci-Hrad, Jägerndorf hieß Krnov, Liebenthal hieß Liebtein, Olbersdorf Mjesto Albrechtice, Hennersdorf Jindřichov, Hotzenplatz Ossoblaha und Reversdorf Tschemischna. Schon an jener ersten Weggabelung bin ich unsicher geworden. Das Ordensschloss inmitten der Laubbäume, die vier kreisrunden Türme, das rote Dach. Dahinter das Oberdorf mit den größten Pferdebauern, dem Gutshof, dem Feuerwehrhaus. Ich sehe den äußeren Umriss der Sonne, die in der Hitze zitternden Maisfelder. Auf den Berghängen blüht der Ginster. Für Sekundenlänge sehe ich das Bild, wie mein Großvater hinter dem Pflug geht und die starken braunweißen Kühe quer über das Feld treibt. Schritte, unverwandt nach vorne gerichtete Schritte. Wie er mit seinen Schaftstiefeln über die Erdschollen tritt, die rechte Faust auf dem Holzgriff des Pfluges, in der linken Faust die schwingende Peitsche, mit der er fluchend den Kühen droht. An was ich mich noch erinnere, sind die alten Namen der umliegenden Ortschaften. Liebenthal, Roßwald, Füllstein, Hotzenplotz, die Bischofskoppe und der Altvater. Das sind Namen im entlegensten Teil des Gedächtnisses. Nirgends sesshaft, nirgends ruhig, eingeschlossen in dem Kopf ein Leben lang. Mit diesen Namen glauben wir, die Zerstörung aufzuhalten. Der Krieg war immer näher gekommen. Wochenlang der rötliche Feuerschein am Himmel, das gleichmäßige Artilleriefeuer im Osten. Und dann plötzlich der Aufbruch, bevor die Front das Dorf erreichte. Ein endloser Zug nach dem Westen mit Pferden und Rindern, mit Treckern und Holzwagen, inmitten der zurückflüchtenden Soldaten. Dann eine Kleinstadt mit wenigen Dörfern, in der wir Rast machten. Die wenigen Tage, die uns noch blieben, bevor uns die fremden Soldaten einholten und der Krieg über uns hinwegrollte mit Panzern und Lastwagenkolonnen. Als der Krieg zu Ende war, durften wir in unsere Dörfer zurückfahren. Auf Pferdewagen und Kuhwagen, wie sie die Bauern zur Flucht benutzt hatten. Auf den Kisten und Bettballen saßen die Frauen und Kinder. Hinter den Wagen die Männer und die halbwüchsigen Knaben. Das ging Tag für Tag so weiter. Plötzlich erblickten wir die ersten Häuser, die Stallungen und Holzscheunen, dazwischen die schmale Straße, dahinter der Schlossberg. Das Dach des Schlosses zertrümmert, zwei der Türme zerschossen. Die meisten Gehöfte waren abgebrannt, vom langen Stellungskampf verwüstet, geplündert, Decken und Dächer eingestürzt, die Türen aufgebrochen. Und überall die getöteten Soldaten, die eigenen und die feindlichen, in den Gärten, auf den verwilderten Feldern, in den Erdstollen jenseits des Flusses. Verwest und mit geschwärzten Gesichtern, rücklings und bäuchlings. Aber das ist lange her. Und je näher man herankommt, desto deutlicher wird die Entfernung. Der Schweiß ist uns über das Gesicht und von den Achseln heruntergeronnen. Die Toten haben mit dem Gesicht im Gras gelegen. Die verlassenen Unterstände der Soldaten hatten sich mit Grundwasser gefüllt. Die Brennnesseln beinahe mannshoch. An feuchten Stellen wucherte der Huflattich. Verkümmerten die Geranienstöcke. Zwischen den gespreizten Beinen der Toten hockten die blauschillernden Fliegen. Wenn ich die beiden alten Frauen besuche und am Abend zu trinken beginne, fangen sie an zu erzählen. Manchmal findet das Spiel mit den Wörtern unvermittelt sein Ende, dann beginnen sie zu weinen. Und je anhaltender wir miteinander reden, desto kläglicher versagt die Sprache als Verständigungsmittel. Ein Stück Heimat wird in Stücke zerlegt und anschließend wieder eingesammelt. Die Kindheit wird auf zwei, drei Szenen reduziert, die sich bildhaft, urbildhaft festgesetzt haben. Eine Art genetisches Gedächtnis. An was sie sich am stärksten erinnern, ist die Existenz der Gegenstände. Die gekachelten Öfen in allen Zimmern, die Reisighaufen davor, die Petroleumlampe mit dem weißen Schirm, die hölzernen Wasserkannen, Der Polsterstuhl des Großvaters. Die runde Pendeluhr mit dem goldenen Perpentikel. Der Spucknapf des Großvaters. Die heiligen Bilder über den Betten. Der Stickrahmen von Amalie und der Melkschemel von Anna. Später ist es das Gerücht der Ausweisung, der endgültigen Vertreibung. Und dass wir es nicht glauben wollten. Ich erinnere mich. Die Bauern standen vor den Plakaten, die ich an ihre Scheunen und Zäune geheftet hatte, und schüttelten ihre Köpfe. Als ich mit den Deportationslisten kam, begannen sie zu weinen und mit ihren Fäusten zu drohen. Ich war 14 Jahre alt und man hatte mich zum Sekretär des kleinen, buckeligen Bürgermeisters ernannt. Und noch heute sehe ich die Namen der Bauern, die mit Hilfe von Aktenzeichen identifiziert und mit ihrer Unterschrift beglaubigt werden mussten. Heidelberg im Jahre 1945. Mein Großvater, in der Faust einen großen Hammer, zwischen den zusammengepressten Lippen die Nägel, die er mit kurzen, wütenden Schlägen in die erste Holzkiste schlägt, die für unseren Transport bestimmt ist. Eine Kiste für mich, eine zweite Kiste für meine Mutter, eine dritte Kiste für Anna und ihren Mann, eine vierte Kiste für Amalie und eine fünfte Kiste für den Großvater selbst. Jede nicht schwerer als 25 Kilogramm. Das war alles. Ein zorniger Großvater, der sich fluchend in die großen, blutverschmierten Hände spuckte. Wohin man auch blickte, Koffer und Kisten, dazwischen die gebündelten Betten. Die Ordnung triumphierte. Ich saß in einem kleinen, weißgekalkten Zimmer des Bürgermeisters und schrieb die Listen der ersten Transporte. Manchmal hocke ich bei den Bauern im Stall, während sie ihre Pferde und Kühe füttern, und warte mit einem Tintenstift auf ihre Unterschrift. Und noch heute höre ich das gleichmäßige Geräusch der mahlenden Kuhmäuler im Dämmerlicht. Eine Stallwärme, in der ich mich geborgen fühle, in der ich das frische Stroh und das Futter rieche, die Milchkannen und Kuhketten höre. Ich teilte die Einwohner des Dorfes in Gruppen und Transporte ein. Ich vervielfältigte die Listen, ließ sie von den Bauern unterzeichnen und heftete sie in verschiedenfarbige Mappen, die in das Regal des Bürgermeisters und später auf den Schreibtisch des Kommissars kamen. Mein Großvater ging mit seinem Stock über die Felder und verabschiedete sich von seinen Äckern. Manchmal stand er allein auf einem Hügel, weißbärtig und krumm, im Mund die Pfeife, in der rechten drohend den Stock, als versuchte er, damit den Wind zu erschlagen. Unter seinen Schritten knirschte der Schotter. Beinahe war ich ohne Schmerz. Man kneift die Augen zusammen, man presst die Lippen zusammen. Die Tauben haben auf den zerschossenen Panzern gesessen. Der Kopf des Großvaters war kahlgeschoren und mit einer Speckschwarte eingefettet. Die Regenpfeifer haben gesungen. Manchmal kamen einige Fremde in guten Anzügen und mit Aktentaschen. Sie kamen aus den Städten der Neuen Republik, um sich die schönsten Gehöfte der Bauern anzueignen. Das ging schnell und ohne Widerspruch. Ein andermal kamen die neuen Finanzer und Gendarmen. Sie zertrümmerten die verschlossenen Türen, erbrachen die Schlösser unserer Holzkisten und stahlen das Gold und das Silber, die Sparbücher und die Urkunden unserer Grundstücke. Es genügte, dass wir Deutsche waren. Und es war gewiss, dass auch wir unsere Schuld hatten, als wir für unsere Befreiung gestimmt hatten, für unsere Heimholung in das große Reich. Unwissend zwar und ohne schlechte Absichten, aber zustimmten, dass man die alte Republik besetzte und dass die Söhne der Bauern hinauszogen in den Krieg, dass man die braunen Uniformen der SA im Dorf erblickte und manchmal die schwarzen der SS mit dem Totenkopf. Die Trennung zwischen Deutsche und Tschechen bedeutete für viele Familien auch eine Trennung der eigenen Familie. In diesen Tagen besuchten uns Freunde aus der alten Republik, tschechische Schulfreunde meiner Brüder. Eines Tages kam auch mein Vater, ein tschechischer Finanzer. Meine Mutter hatte sich schon vor dem Krieg von ihm getrennt. Mein Großvater stand hinter dem Fenster und beobachtete die Straße. Dort kommt er, sagte er. Und dort sah ich ihn auch zum ersten Mal in meinem 14-jährigen Leben. Aber er kam nicht in unser Haus, sondern ging zur Polizeistation der Neuen Republik. Am Abend traf ich ihn noch einmal im Dorf. Er rief mir zu, aber ich fuhr mit dem Fahrrad davon. Die beiden alten Frauen sind eingeschlafen. Ihre kleinen, weißhaarigen Köpfe sind nach vorn gesunken, zwischen ihren gefalteten Händen der Rosenkranz. Der Wind ist stärker geworden. Die Kastanien und Platanen sind längst ohne Laub. Als die ersten Transporte das Dorf verließen, haben wir vor den Gärten gestanden und mit den Händen gewunken. Das waren Augenblicke eines fassungslosen Staunens. Weggehen müssen als Vertriebene, als Flüchtlinge, als Ausgewiesene, als Fremde. Und keiner wusste, wohin und weshalb. Nach dem zweiten Transport kam die dritte Gruppe und dieser Transport war der letzte. Zurück blieben die leeren Dörfer, die Pferde und Kühe, die die Bauern hinaus in die Wälder und auf die Felder getrieben hatten. Manchmal lief eine Ziege oder ein Huhn mit, die dann verjagt wurden. Ihre Hunde hatten die Bauern erschlagen. Und das war das Ende des Krieges. Kopfschüttelnde alte Bauern, die nicht glauben konnten, dass sie sich schuldig gemacht hatten, dass man sie nicht nur befreit und in das große Reich zurückgeholt, dass es auch Verfolgung und Morde gegeben hatte. Unverständlich für mich als 14-Jährigen, aber auch unverständlich für die Bauern. Die haben alle getrunken, dass sie nicht so gespielt haben, dass sie fort mussten. Onkel Max auch. Mein Großvater saß auf dem vollbepackten Leiterwagen und hob seine Schnapsflasche. Darunter die säuberlich beschrifteten Holzkisten, von denen jeder einzelne nur 25 Kilogramm Gepäck enthalten durfte. Und das war unser Ende. Eine endlose Wagenkolonne, die sich langsam durch die menschenleeren Dörfer bewegte, ein Flüchtlingstreck zur Friedenszeit, bewacht von Soldaten mit ihren Maschinenpistolen, bezeichnet mit großen Nummern und Buchstaben, wie es meinen Listen entsprach. 31 Jahre später darüber zu sprechen, ist der Klang der Namen fremd geworden. Ich erinnere mich nur noch an wenige. Es waren etwa 360 Einwohner, davon die meisten Großbauern und kleinere Landwirte, Handwerker, Händler und Arbeiter. Ich notiere mir die Namen im Dialekt unseres Dorfes, ohne Trennung zwischen Vor- und Familiennamen. Keilichbinder, Barnard Sattler, Arnta Tischler, Matzner Schneider, Werner Schuster, Mindner Schmied, Ludwig Lehrer und Birka Reichel. Namen, in denen man nicht nur den Rufnamen, sondern auch ihre Handwerke hineingeflochten hatte. Sperlich Fleischer, Hanke Schmied, Barnard Schmied. Und dann notiere ich mir noch die Geburtsjahre meines Großvaters 1868, meiner Großmutter 1869, meiner Mutter 1902, von Anna 1894, von Amalie 1896, von Marie 1898 und von Bertha 1900. Die Geburtsdaten meiner Brüder und ihrer Kinder habe ich vergessen. Auf dem Küchentisch liegt der Pfarrbrief des Dekanats Hotzenplotz. Was die zwei alten Frauen am meisten an diesem Pfarrbrief interessiert, sind die Sterbefälle. Dass der Teichmann Josef aus Deutsch-Paulowitz gestorben ist. Dass der Reinhold Emil aus Füllstein gestorben ist. Dass der Exler Walter aus Hotzenplotz gestorben ist. Die 70- und die 80-Jährigen. Namen und Jahrestage. Die Worte einer vergessenen Sprache. Heimatworte. Ich notiere mir folgende Wörter der beiden alten Frauen. Gebindler. Gebündeltes Reisigholz. Haschke. Handschuhe. Knutscher. Heulen. Lillbackler. Brustlatz für Kinder. Nudelflöckler. Breite Nudeln. Nuppel. Schnuller. Unterwegs. Unterwegs. Plauze. Bauch. Glutscher. Kürbis. Amberlani. Milchkanne. Buchtelan. Ja. Pfannkuchen. Tomagake. Dummes Weib. Der Gauzi. Husten. Knabela. Endstück vom Brot. Wir haben immer gesagt, man muss Brot angeschnitten haben, das war der Friede. Und wenn das Brot gar war, das Letzte, das war das Leid. Je weiter man sich entfernt, desto deutlicher wird die Erinnerung. Das Lager, in das man uns geschafft hatte, war mit doppeltem, 3 Meter hohem Stacheldraht umzäunt. Bei den letzten Gepäckkontrollen verloren die Bauern das letzte Geld, das letzte Gold und Silber, die letzten Dokumente. Zum ersten Mal erlebten sie einen Tag ohne eigene Pferde, ohne eigene Kühe und Äcker. Das Lager befand sich auf dem Burgberg der alten Kreisstadt. 15 oder 20 Holzbaracken mit dreistöckigen Betten, die Frauen und Männer getrennt. In der Mitte der Lagerhof, eine festgetrampelte Lehmschicht, umringt von einer Ärztebaracke, einer Bürobaracke und einer Gefängnisbaracke. Am Ende der Lagerstraße ein kleiner Birkenwald mit den Unterkünften der Wachmannschaft. In den vier Lagerecken die üblichen hölzernen Wachtürme, darauf die Soldaten mit Maschinen, Pistolen und Scheinwerfern. Also, uns Malweigern ist einigermaßen noch gegangen, weil deine Mutter, die war doch Poste, bei Finanzen. Und da war doch da Urlöchler. Und der war ja auch ein Tscheche, aber halt, er war ein Tscheche, genauso gut wie wir Deutsche sein, nicht? Aber er war kein, dass er hassen tut. Und der hat ihm gesagt, dass er Malweig kontrolliert, nicht? Und jetzt, wo wir reinkommen, also du, oder dann guck, welche Seite das wir wollen, und da waren wir auf der rechten Seite, und er hat kontrolliert, nicht? Und dann kommt, wo der wo ist deine Kontrolle da? Und jetzt natürlich alles aufmachen. Was natürlich gefühlt, das wird rausgeschmissen. Das wurde abgenommen, nicht? Und wenn du dann noch was hast, das ungefähr, nicht? Also, du hast vorhanden ein bisschen was gelumpet, dazugeschmissen kriegen, fertig, nicht? Aber was dann noch gefühlt? Na, uns weggenommen, nicht? Ich erinnere mich an Kleinigkeiten ohne Bedeutung, ohne Zusammenhang. Vom Wald drang der Modergeruch des feuchten Laubes herüber. Vor den Baracken saßen Gruppen von Frauen und Männern, die eine dünne, graufarbige Suppe löffelten. Darunter mein Großvater in seinen Schaftstiefeln mit Reithosen und brauner Kordjacke. Moose wuchsen zwischen den Steinen und ein wenig Gestrüpp. Disteln in verschiedenen Größen. Nachts die heulenden Mädchen und Frauen, die sie in die Quartiere der Soldaten trieben. Am Morgen der frühe Appell auf dem Lagerhof, Frauen und Kinder in Reihen geordnet, die Männer gegenüber. Wie sie geschlagen und getreten wurden, brüllend und schreiend die Soldaten. Das Land war grün, die Erde hell und trocken. Und in den Latrinen unterhalb des verdreckten Querbalkens lagen die getöteten SS-Offiziere. Fliegenschwärme darüber. Zeitungspapier, Exkremente. Und auch dies das Ende des Krieges, die Wut des tschechischen Volkes, mit dem wir einmal friedlich zusammengelebt hatten, zu dem mein Vater gehörte, meine Tante und Onkel, meine Cousine, meine Freunde. Und dass sie einen Grund hatten zu dieser Wut. Wer hatte damals gedacht, dass es so, wegen ihm zum Krieg kommt? Wir haben alle Hitler unterstützt. Miteinander. Ne? Warum? Er hat Arbeit geschaffen. Ne? Und also Zucht und Ordnung war. Und da waren wir alle froh. Aber mit der Zeit hat sich das natürlich anders ausgewirkt. Das erste Anzeichen, das war damals diese Kristallnacht, diese Judenverfolgungen. Ne? Dann hat man schon gemerkt, es wird anders. Und dass es zum Krieg kommt, das hat man ja nicht geglaubt. Mein Großvater rauchte seine lange Pfeife und beobachtete die Soldaten. Am Abend machten sie Musik, kreisten heimlich Schnapsflaschen von einer Hand zur anderen. Ein Hirschkäfer kroch über einen Stein, der mitten auf dem Weg lag. Noch spät in der Nacht hörte ich das Lied einer Mundharmonika. Und dann unvermittelt ein langer und schrecklicher Marsch durch die Stadt. In Sechserreihen. Die Frauen und Kinder in der Mitte des Zuges, die kräftigen Männer an beiden Seiten. Und dass man uns zusah und die Fäuste ballte, dass man uns mit Steinen bewarf, mit Wasser beschüttete, mit Füßen trat, bespuckte und verhöhnte. Stunden der Vergeltung, Stunden der Feindschaft auf beiden Seiten. Und wo die Tschechen noch herkommen, ist ja auch ganz gut gegangen. Bis noch her, komm mal, Sprecher. Und die Sprache dann sollte aufhören. Nicht? Früher, die erste Zeit, konntest du ja, meinetwegen, du konntest zum Bürgermeister, also gut, zum Bürgermeister konnte man so und so gehen, aber meinetwegen, der Holzplätze aufs Gericht oder irgendwo, wo du hingehen wolltest, nicht? Konntest du ja nicht mehr gehen, nicht Tschechisch Kunst. Oder Schreiber, wir haben das für Schreiberkunst, nicht Tschechisch. Nur machst du das ab, nicht? Konntest das nie, warst erledigt. Von dort aus fing nachher der Hass an. Dann fing der Hass an. Dann fing der Hass an, nicht? Dann war die Zankerei. Das war eben dann. Am Bahnhof standen Güterwagen bereit. 30 oder 40 Waggons, mit denen man vorher Schweine transportiert hatte. Es folgte die Aufteilung der Personen und ihrer Gepäckstücke nach den Nummern der Waggons. Brot und Wasser wurde verteilt. Keiner wusste, wohin dieser Zug fahren und wie lange wir damit unterwegs sein würden. Draußen, in der Weite der Landschaft, lagen die Dörfer der Bauern. Ihre großen, kräftigen Hände waren nutzlos geworden. Wir hockten auf unseren Holzkisten und starrten auf die vorbeigleitenden Wälder, Wiesen und Felder, stundenlang und tagelang. Manchmal hielt der Zug auf offener Strecke. Wir sprangen aus den Waggons, saßen auf dem Bahnhang, wuschen uns in irgendeinem Tümpel, bis uns die Soldaten wieder zusammentrieben. Ein fahrendes Dorf, das sich langsam durch die Landschaft bewegte. Da saßen wir und ließen die Beine herabhängen. Der Zug fuhr nach Westen. Plötzlich die deutsche Sprache. Einige Rotkreuzschwestern mit Tee und Weißbrot. Grenzbeamte, die unsere Kennkarten überprüften. In der Ferne die bewaffneten Soldaten, die uns im Zug begleitet hatten. Ich erinnere mich an einige Bauern, die aus dem Waggon sprangen und querfeldein zu den Äckern gingen, um die Erde zu prüfen. Das Dorf existierte nicht mehr, nur seine Bewohner. Vertrieben nach 700 Jahren. Die Bauern ohne Äcker, ohne Pferde und Kühe, ohne Besitzurkunden. Einmal die Augen öffnen und da sein. In einer fremden Stadt, in einem fremden Land. Das erste Flüchtlingslager, in das unser Dorf eingewiesen wurde, war ein Auffanglager in Bayreuth. Dort trafen wir sie wieder, die Einwohner aus Zottich, Liebenthal, Butschaftka, Rosswald, Hotzenplotz, Kunzendorf, Olbersdorf, Jägerndorf und Troppau. Sie saßen auf ihren Stockbetten, bleich und mürrisch und Zeitung lesend. Das zweite Flüchtlingslager, in das unser Dorf eingewiesen wurde, war ein Auffanglager in Münchberg in Oberfranken. Mein Großvater stand am Lagertor, die flache Mütze tief in die Stirn gedrückt und blickte hinab auf die Stadt. Fabriken, Schornsteine und Straßenschluchten. Nirgendwo ein Weizenfeld, eine Wiese, ein Wald oder ein Bauerngehöft. Nach einigen Wochen verteilte man die Einwohner unseres Dorfes auf die umliegenden Dörfer der kleinen oberfränkischen Kreisstadt. Und das war das Ende. Wir waren der Meinung, wenn es Haus Sauerhof, wir kommen auf den Hof, ne? Auf ein Dominium. Wir kommen auch eben auf ein Dominium, ne? Jetzt sind wir doch abmarschiert vor der Sauerhof gesucht, ne? Na, jetzt kommen wir dann auf das liebe Sauerhof, haben wir dann so angesehen. Na, da wo wir zurückkommen, da wusste man schon, dass das kein Hof war, nicht, dass doch ein Dorf war. Man hat auch bloß Angst, dass der Zerbauern kommt. Das meinen wir nicht. Und dann sind wir gekommen, dann sind wir doch auf die Wogen aufgelacht worden und ging's los auf Sauerhof zu. Sich von den anderen verabschieden zu müssen, einen Lastwagen zu besteigen. Ein kleiner Rest von 14 Personen. Mein Großvater, Max und Anna, Mali und Paula, mein Bruder und ich, Hellmann Willi und sein Vater und seine Frau, Hellmann Paul und Hellmann Karl, Emmy, ihre Schwester und Arnter Rudolf der Tischler. Keiner ruft uns. Keiner will uns. Keiner kennt uns. Ach jo, warum denn nicht? Auch wenn sie so durch sind, die haben man doch, wenn die Drecks so gekommen sind und Eier, die haben man doch gedauert. Ne? Also wir haben ein gutes Verhältnis gehabt mit Eiern. Ne? Schau sie mal, wir haben Verschlesien haben wir gehabt, die kommen heim noch zu uns in Urlaub. Es hat schon, wie ich schon so gehört habe, bei uns weniger oder in anderen Dörfern schon so Reibereien gegeben. Also da macht man schon die Flüchtlinge nicht. Das waren eben zugelaufen. Und dann sind sie sind sie durch den Staat oder irgendwie sind sie unterstützt worden, etwas unterstützt worden. Ne? Und das hat man nicht gewollt. Ne? Und in die Löcher wurden wir reingesteckt. Aber dann haben wir schon entschieden gemacht. Das Leben noch einmal anfangen. Hier in dieser Fremde. Anfangen und nicht aufgeben. Plötzlich standen wir vor einer kleinen Dorfschule, das Gepäck an den Zaun gehäuft, der Lastwagen war wieder abgefahren und warteten auf den Bürgermeister, der uns aufnehmen sollte. In den Nachbarhäusern wurden die Vorhänge zur Seite geschoben, damit man uns heimlich beobachten konnte. Die Kinder des Dorfes näherten sich bis auf 30 Meter, hockten sich nieder und starrten uns unverwandt in die Gesichter. Das war die Gegenwart. Das waren die Anfänge. Mein Großvater stand auf seinem Stock gestützt und schwieg. Und dann stand man vor Kumbach-Sauerhof an und vor der Schule. Und geregnet. Das konnte nicht mehr weniger regnen, wie es konnte. Und wir standen dann draußen. Wir zucken gelumpen für die Tiere. Da hat es geregnet wie der Teufel. Und keiner Sau nahm uns nein. Keiner Sau nahm uns nein. Die Kiste, alles für die Schule. Alles. Ein paar Steinmauern aufgestellt gegen die Leere. Eine Art Schutzmauer gegen das Misstrauen der Einheimischen. Eine endgültige Trennung, die nichts Gutes bewirkte. Nach einigen Tagen blickten die Dorfbewohner durch unsere Fenster, wie wir wohl lebten. Niemand begann ein Gespräch mit uns. Keiner sagte uns seinen Namen. Keiner wollte näher treten und uns die Hand geben. Fremd ihre Bewegungen, ihre Gesten, fremd der Singsang der langgezogenen Vokale. Alles, was war, Struhi, die Sturmkummer und die Flüchtlinge sind reingeschlicht worden. So war das, ne? Wenn Anfang hat man gedacht, gell, ich weiß, was das für Leute sind und so zu, aber noch hat, ne, ja. Aber es waren ja schon dabei, aber die anderen, die waren noch wie ihr, die waren, also wo ihr hergekommen seid. Sudetenland, das waren schon bessere, also das waren schon dichtiger Leute. Das waren dichtiger Leute, das gibt's, ne? Ja. Ja, ja, da waren wir schon dabei. Die Vernichtung der Dörfer heißt die Vernichtung der Sprache. Heißt die Trennung von Familie, heißt, dass kein einziger Bauer aus meinem Dorf im Westen wieder Bauer wurde. Aber das irrt sich mit der Zeit, hat sich das verloren. Jetzt kennt man, jetzt weiß man nicht mehr, wer Flüchtling ist und wer keiner ist. Die Sprache hat sich auch etwas geändert von den Flüchtlingen. Die haben sich die Heimatsprache, unsere Heimatsprache etwas angepasst. Ne? Und da merkt man doch überhaupt nichts mehr. Auch sonst nicht, ne? In der Behandlung. Und dass wir zu warten begannen, auf Formulare und Dokumente. Und dass wir zu arbeiten begannen, als Hilfsarbeiter in den Wäldern und auf den Feldern, in Fabriken und auf Eisenbahnstrecken. Mein Großvater saß vor der Haustür und reparierte die Schuhe der Dorfbewohner. Meine Mutter und ihre Schwestern häkelten und strickten für die Geschäfte der Kreisstadt. Und dass wir zu hungern begannen, weil wir keine Wertgegenstände mehr hatten, die wir gegen Kartoffeln und Fleisch eintauschen konnten. Und dass wir auf die Rückkehr in unsere Heimat warteten. Monat für Monat. Jahr für Jahr. Und dass es vergeblich war. Naja, und die fragten mich alle, na wann dürfen wir ungefähr wieder nach Hause? Aber ich sage, überhaupt nicht. Ihr kommt nie mehr heim. Na, aber ich sage, ihr kommt nicht mehr heim, weil ich die Mentalität vom Russen kenne. Was der einmal hat, gibt er nicht mehr frei. Da ist vorbei. Soweit wie ich einen Russen kenne, gibt er nichts mehr frei, was er einmal hat. Da kann man keiner anderen mehr nein, deswegen hat er sie ja raus. Haben sie sie ja raus, ne? Das ist ja logisch. Die Hellmann-Familie bekam ein anderes Quartier. Auch der Arndter-Vetter. Es gab Hochzeiten und Geburten. Es gab Todesfälle. Manchmal besuchten wir uns in langen Tagesmärschen und über viele Dörfer hinweg. Dann saß man zusammen, trank Schnaps und aß Kuchen, zeigte sich die restlichen Fotografien, lachte und weinte. Man hatte unser Dorf halbiert, die eine Hälfte der Bewohner in die Nähe von Regensburg und die andere Hälfte in das Gebiet von Hof aufgeteilt. Diese beiden Hälften hatte man jeweils in 4 weitere Teile geteilt und jeweils in verschiedenen Dörfern einquartiert. Und dort verblieben sie alle, bis die Jüngeren heranwuchsen und hinausdrängten, die Älteren zu sterben begannen. Und das war das Ende. Der erste, der unser strohgedecktes Haus verließ, war mein Bruder. Er heiratete und zog in die Stadt. Der zweite war ich selbst. Ich besuchte die Hochschule in der nächsten Kreisstadt und nahm eine Stelle im Rheinland an. Dann verunglückte Max, der Mann von Anna, ein fröhlicher Zimmermann, der auf seinem Heimweg von einem Auto überfahren wurde. Dann starb mein Großvater an einem Weihnachtsabend, als das Dorf unter einer Schneedecke lag. Dann starb meine Mutter, an irgendeinem Sommertag, einsam und selbst quälend, wie viele andere in diesen Dörfern. Übrig blieben Anna, die 82-Jährige, und Mali, ihre Schwester, die 80-Jährige. Dabei zu sein wie jetzt, wenn die Zeit stockt, wie jetzt. Und schon zum Fortgehen gewandt, erinnert man sich. Und so besuchen wir die beiden alten Frauen, die zurückgeblieben sind, mein Bruder und ich, in loser Folge im Laufe des Jahres. Und dort sitzen sie, Anna und Mali, die letzten unserer großen Familie, die letzten unseres Dorfes, bevor uns die Zeit trennt. An einem Tisch sitzend wie jetzt. Ein Gewohnheitsbild wie immer. Dass sich Bilder in Bewegung setzen, in kleinste Bestandteile zersplittern, sobald wir sie anfassen. Die erste Fotografie. Mein Großvater mit Großmutter und ihren 5 Töchtern. Und dann eine zweite Fotografie, die 5 Mädchen mit dem Mann von Marie, aufgenommen von Rudolf Urbanek, dem Hotzenplotzer Kammerfotografen seiner K&K-Hoheit, dem Erzherzog Eugen von Österreich. Eine dritte Fotografie, ich selbst, etwa 4-jährig, mit einem Teddybär. Eine vierte Fotografie. Meine Mutter an eine Säule gelehnt, etwa 19-jährig. Mit weißen Schuhen und weißen Strümpfen, an der rechten Hand den Ehering. Eine fünfte Fotografie. Mein Großvater in Wien bei seiner Tochter Bertha am 11. Dezember 1932. Eine lachende Hochzeitsrunde mit gefüllten Weingläsern auf dem Tisch. Ein sechstes Foto. Unser Bauernhof im Hintergrund, 13 Sonntagspersonen davor, neben den Kühen und dem Pflug stehend, dahinter die Maisfelder und das Ordensschloss. Und dann eine Fotografie mit dem Grab meines Großvaters. Ich sitze mit den beiden alten Frauen an dem Küchentisch und erinnere mich. Ihre Gesichter sind hager, gelb und weiß. Ich packe meine Reisetasche für den morgigen Tag. Die Uhr mit dem goldenen Perpendikel tickt leise und gleichmäßig. Vom See treibt eine dichte Nebelwolke über die Dächer des Dorfes. Das ist mein Abschied. Etwas geht hier zu Ende. Die Schneckenspur aus unserem Dorf. Etwas lässt sich nicht mehr in Worte fassen. Das Bild unserer großen Familie. Das Bild unseres Dorfes. Der Fluss und die schmale Straße. Und beiderseitig die kleinen Häuser, die Hügel mit Tannen und Ginster. Die Maisfelder, die Getreidefelder, die Brücke über dem Fluss. Das Ordensschloss inmitten der Buchen und Eichen. Der Dorfschmied mit seinen Pferden, die Mühle, das Kolonialwarengeschäft. Der Briefträger, der Tischler mit seinen kleinen Kindersärgen. Und am Ende immer mein Großvater. Groß und mächtig in langen Schaftstiefeln. Wie er sich seinen kahlen Schädel mit einer Speckschwarte einreibt. Achtung am Gleis 3, es ist eine Einzug von Stuttgart nach Wien. Planmäßige Abfahrt 17:18. später im Zug die aufgeschlagene Zeitung. Das Wegsinken in mir, in meinen Gliedern, in meinem Kopf. Die Atemgeräusche meines Nachbarn. Die tief hängenden Zweige im Regen. Und wie der Zug durch die Wälder jagt. An Dörfern und Tümpeln vorbei. Die Vernichtung der Dörfer hieß dieses Hörspiel von Walter Aue. Es sprachen Peter Fitz, Simon Rühack, Christine Gerlach und Margarete Schön. Ton Heinz Schüler, Schnitt Monika Steffens, Assistenz Erika Reichenbach, Regie Robert Matejka.